1. Ein Wallfahrtsleid. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn um Hilfe, woraufhin mir antwortet und mein Gebet erhört. 2. Herr, ich bitte dich, mein Leben vor den Lippen der Lügne zu retten und mir vor den Torschungen einer hinterlistigen Sand zu bewahren. 3. Welchen Guin erhoffst du dir von deiner trügerischen Sand, und welch Konsequenzen wer Diocese verhalten letztlich für dich haben? 4. Die Antwort darauf sind geschaffte Fehl eines Kriegers, die zusammen mit Gluhenden Kollen aus Jinsterholz als Straf dienen. 5. Ich empfinde es als großes Unglück, dass ich mir als Fremde in Messek aufhalten muss und bei den Bewohnern der Zelte von Kedor lebe. 6. Mein Aufenthalt bei Menschen, die ein tief abnegen gegen den Frieden hagen, dort nun schon viel zu langeren. 7. Obwohl ich mein konsequent für den Frieden einsetz, reagieren mein Mitmenschen sofort mit Feindseligkeit, sobald ich das Wort ergreife.